Und Musa sagte: Unser Herr, du hast ja Pharaon und seiner führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben, unser Herr, damit sie, andere, von deinem Weg in die Irre fuhren. Unser Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihre Herzen fest, so dass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen.